tägliche Sixer ist so mein Standard. Das Gefühl im Bauch ist zum Kotzen. Mit meinem Tagesablauf kann ich auch nicht protzen. Ich bin eine dieser Nullen und bald geh ich zu den Bullen. Dann bekomm ich eine Knarre. Bumm. Ein bisschen macht es gar nicht mal so dumm. Spürst du im Nacken die denunzianten Sehen und gesehen werden? Spürst du im Nacken die denunzianten Sehen und gesehen werden? Spürst du im Nacken die denunzianten Sehen und gesehen werden? Spürst du im Nacken die denunzianten? Ich bewerb mich beim Ordnungsamt, denn Ordnung